Lektion 5, Übung 13. Und wie viel nehmen wir? Was, wie viel? Wie viel Kartoffeln nehmen wir? 5 Kilo? Moment mal, mein MP3-Player macht Probleme. Also ausschalten, 3 Sekunden warten. Einschalten, dann den Titel auswählen. Ich hab's, er geht wieder. Also, was ist los? Wie viel Kartoffeln nehmen wir? Wie? Was? Kartoffeln? Du, deine Kopfhörer! Ach so, ja. Also, was ist? Die Kartoffeln kosten 1,20 Euro das Kilo. 5 Kilo kosten... 5 Kilo kosten... Moment, das weiß der gute Elektronenrechner. Du weißt doch, Technik ist alles. Wo ist der denn, das gute Stück? Da! Nein, das ist mein Handy. Nicht schlecht, mein Handy, was? Hallo, wir kaufen Kartoffeln. Noch nicht. Erst sagt mir mein Rechner... Ah, da ist er ja. 5 Kilo kosten... Nur die Ruhe, das Gerät einschalten, die On-Taste drücken, so. Die 1 eingeben, den Punkt drücken, der Punkt ist das Komma, und die 2 eingeben, 1,20 mal 5... Das Gleichheitszeichen drücken. Fertig. 5 Kilo kosten 6 Euro. Nein, 5. Nein, 6. Nein, 5. Nein, 6. 5 mal 1,20 ist 6. Du, ich kann das auch im Kopf. Ja, 1 Kilo kostet 1,20. Aber 5 Kilo kosten 5 Euro. Das ist ein Sonderangebot.